Ja, hi, herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und heute bin ich nicht allein. Ich habe den Wolfgang Rahms heute bei mir. Und hi, Wolfgang. Grüß dich, Niklas. Kannst du dich ja vielleicht erstmal so vorstellen, wer du bist und was für Projekte du aktuell so am Laufen hast? Ja, gerne. Also, ich bin der Wolfgang. Ich bin bin 48, seit 20 Jahren in der Gründerszene unterwegs, habe mehrere Firmen gegründet, bin Business Angel inzwischen, ich investiere in Startups, ich lehre Entrepreneurship an der Provades Hochschule in Frankfurt. Ich gründe Unternehmen, ich baue Unternehmen auch für andere Firmen im Auftrag, sozusagen als Company Builder. Und Entrepreneurship ist meine große Leidenschaft. Das klingt auch super. Dann mal kurz, um dich einordnen zu können, beziehungsweise um herauszufinden, wie bist du denn eigentlich so zum Unternehmertum gekommen? Das ist ja auch für viele interessant, die vielleicht gerade erst anfangen oder so eine grobe Idee haben, ich will da was machen, ich will Unternehmer werden. Ja, das ist in der Tat eine Herzensangelegenheit, die ich seit meiner Jugend hatte. Für mich steht Entrepreneurship für Freiheit. Freiheit ist für mich das große Wort in meinem Leben. Ich wollte nicht einfach in einem großen Konzern ein kleines Rädchen sein, sondern ich wollte mitgestalten, ich wollte mitreden, und für mich war Unternehmertum die beste Möglichkeit, das Potenzial zu entfalten. Ich hatte in großen Konzernen, in denen ich auch 11 Jahre war, immer das Gefühl, unter meinen Möglichkeiten zu bleiben, weil ich nie das tun durfte, was ich gekonnt oder gewollt hätte. Und als Unternehmer da bin ich mein eigener Chef, natürlich auch von Abhängigkeiten wiederum gezeichnet. Kunden wollen irgendwas, aber letzten Endes ist meine Entscheidung, was ich tue oder lasse. Und diese Freiheit, die war mir wichtig. Die hat natürlich auch seinen Preis, klar, selbst und ständig. Ich arbeite extrem viel, sozusagen mehrere Rollen zu erfüllen. Du bist halt dann Vertriebler, du bist CEO, CFO, CTO, fast alles in einem, und das ist schon auch echt eine Herausforderung. Aber tja, wie gesagt, wenn man sein Potenzial entfalten will, muss man sich auch viel zutrauen, und das hat mich immer getrieben. Sehe ich genauso. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du ja selbst und ständig, also ziemlich viel arbeitest, auch viele Projekte gleichzeitig managst oder auch im Laufen hast. Und ich sehe dich auch in diesem Bereich Multiunternehmer, der du ja auch bist, beziehungsweise du hast ja auch ein ziemlich gutes Zeitmanagement, gehe ich mal von aus, beziehungsweise ein bisschen weiß ich es ja. Wie könntest du denn jetzt jemanden sagen oder empfehlen, der gerade anfängt oder der auch schon einige Projekte nebeneinander laufen hat? Welche Tipps könntest du ihm denn geben, wie man es vielleicht gut hinbekommt, dass man die Projekte nicht vernachlässigt, sondern dass dann halt alles auch weiterläuft und man trotzdem nicht nur noch am Arbeiten ist und völlig untergeht unter Arbeit? Also ich muss sagen, es ist nicht leicht. Ich kann da auch andere Entrepreneure zitieren, wie den Elon Musk, der halt sagt, wenn du viel erreichen willst, musst du einfach auch mehr arbeiten als andere. Wenn du nur 40 Stunden arbeitest, erreichst du halb so viel, als wenn du 80 Stunden arbeitest. Und deswegen ist es natürlich viel, wie kann man sich organisieren? Es ist nicht leicht, ganz ehrlich, weil man auch sagen muss, es gibt Leute, die sagen, du musst dich fokussieren, wenn du Dinge erreichen willst, und dann schaffst du das auch besser. Das Problem ist, wenn du dich auf das Falsche fokussierst, hast du ein Problem, weil du weißt ja auch nicht, was letzten Endes funktioniert. Also habe ich das immer so gehalten, dass ich auf vielen Baustellen gleichzeitig war. Das hat dazu geführt, dass es auch viele Synergien gab zwischen den Themen, aber es hat auch dazu geführt, dass es viele Themen parallel gewesen sind. Aber wenn eine Sache gescheitert ist, habe ich immer noch genügend andere Sachen gehabt, die funktioniert haben. Das war im Grunde meine Lebensversicherung, um mich nicht zu einseitig auf ein Thema zu fokussieren, das dann scheitert. Andere machen das anders. Die sagen, ich mache nur eine Sache, und wenn die scheitert, habe ich ein Pech gehabt. So war ich nie, weil ich habe Familie und Verantwortung. Und ich musste immer das Risiko dann auch verlagern auf mehrere Projekte. Deswegen bin ich immer parallel gefahren, einfach aus dem Thema Risikomanagement. Ansonsten Zeitmanagement ist einfach jeden Tag zu fragen, was ist heute der Fokus, wo bin ich am nächsten am Kunden dran, wo bin ich am nächsten am Umsatz dran, und das habe ich dann immer höher priorisiert, und das ist es eigentlich. Dann habe ich natürlich auch eine sehr starke, bin ich sehr konsequent in meiner Zeitplanung, aber das ist dann ein anderes Thema. Könntest du denn jetzt diese Arbeitsweise dann empfehlen für andere? Gerade weil ja auch manche sagen, wie, also Bücher wie The One Thing, was du ja gerade schon angesprochen hast, dass man sich auf eine Sache fokussieren sollte. Also klar, es gibt ja immer die einen, die sagen das, und die anderen, die sagen, nee, so funktioniert es nicht. Aber könntest du jetzt sagen, ja, das läuft ganz gut? Es ist extrem aufreibend, aber es hat dazu geführt, dass ich noch in die Pleite gegangen bin. Und es hat dazu geführt, dass ich meine Familie immer ernähren konnte. Und es ist auch nicht besonders lustig, Entrepreneur zu sein und dann nichts mehr zu essen zu haben. Das heißt, das ist ein sehr hoher Preis für die Freiheit. Den wollte ich nie zahlen, und deswegen habe ich immer auch im Sinne des Portfolio- und Risikomanagements ja einfach mehrere Dinge parallel machen müssen. Man kann vielleicht auch ein anderes Bild nochmal heranziehen. Ich komme ja aus einer Zeit, als die ganze Gründerszene in Deutschland noch nicht so entwickelt war, wie sie jetzt langsam sich entwickelt. Und vor 15, 20 Jahren gab es auch nicht mal ebenso Kapital für Gründer. Und deswegen war klar, dass ich einfach meine eigene Cashcow würde bauen müssen, um meine verrückten Ideen selber zu finanzieren. Das hatte ich gar keine andere Wahl, als die Dinge parallel zu tun. Ich helfe heute auch deswegen Startupern und Entrepreneuren, weil ich den Leuten das ersparen möchte, mehrere Dinge parallel zu tun. Das heißt, natürlich ist es besser, wenn man sich fokussiert. Man muss es halt auch können. Und wenn das Risiko sich in Grenzen hält und wenn man irgendwo eine Geldquelle hat, von der man leben kann, kann man sich sicherlich fokussieren. Wenn das nicht der Fall ist, muss man einfach seine Existenz parallel anderweitig finanzieren. Deswegen, also in zwei Sätzen, ja klar, ist der Fokus besser. Aber wenn es halt nicht geht, muss man halt andere Wege finden. Das stimmt wohl. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du auch eine Familie hast. Die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlicher, aber ich würde sie trotzdem mal stellen. Und zwar, inwieweit ist dieses Unternehmertum, Entrepreneursein vereinbar mit einer Familie? Sekunde, ich habe nämlich auch noch ein interessantes Cover von einer Zeitung. Und da steht drauf, wenn Gründer Familien gründen und das eine Kind fragt das andere, kennst du deinen Papa? Nein, er ist Gründer. Also ist das irgendwie vereinbar? Also ich habe jetzt ja noch keine Kinder, bin natürlich auch noch nicht so weit wie du. Aber vielleicht, ja, mal so ein paar Tipps oder ja, welche Erfahrungen hast du gesammelt? Also es ist tatsächlich nicht besonders leicht. Es ist so, dass ich mit meiner Frau, dass meine Frau da Verständnis für hat, sie auch von vornherein wusste, worauf sie sich einlässt. Aber es ist auch so, dass ich durchaus auch zu Hause, wenn ich denn da bin, versuche, präsent zu sein. Ich arbeite halt auch sehr viel nachts, muss ich sagen, wenn meine Familie schläft. Und insofern versuche ich dann schon immer auch mindestens ein paar Stunden zu haben am Tag für meine Familie. Ich versuche am Wochenende präsent zu sein, was auch nicht immer gelingt. Es ist sicherlich eine Herausforderung. Aber ich bin halt schon auch oft und regelmäßig zu Hause, und ich reise jetzt nicht so unendlich viel, dass ich halt tagelang oder wochenlang weg wäre. Insofern geht das. Aber es ist nicht leicht, und ich arbeite auch sehr viel nachts, was dann natürlich auch körperlich eine Belastung ist. Aber ich sage mir da, warum soll die Familie den Preis bezahlen für meine verrückten Ideen? Den zahle ich dann lieber selber, und dann geht's. Also wissen deine Kinder, wer du bist? Absolut, ja. Sehr gut. Ich habe auch ein sehr enges Verhältnis, und ich bin auch sehr intensiv mit meinen Kindern unterwegs. Wir reden sehr viel, und die interessieren sich auch für die Dinge, die ich tue. Und dieses Thema Freiheit vermittle ich auch. Also die sind auch ein bisschen stolz auf das, was der Papi so alles macht. Kann ich verstehen. Hast du denn dann einen Ausgleich, wenn du jetzt auf der einen Seite, sagen wir, wir haben jetzt eine Waage, diese riesigen Block Entrepreneurship hast, auch viel nachts arbeitest, ist dann auf der anderen Seite die Familie oder machst du auch noch Sport oder welchen Ausgleich hast du denn da oder brauchst du überhaupt einen? Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Das brauchte ich auch als Ausgleich. Und wenn ich eins wirklich auch vermisse, ist es das. Also momentan kommt mein Sport wirklich zu kurz. Das ist aber ein Luxusproblem. Ich genieße meine Arbeit und ich mache ja das, woran ich Lust habe. Und deswegen vermisse ich nicht, irgendwie in Kneipen zu gehen oder am Wochenende mich mal hier abzuschädeln. Ich trinke seit 10 Jahren keinen Alkohol, und weil es einfach Zeitverschwendung ist. Und ich versuche mich sehr bewusst zu ernähren. Sport kommt definitiv zu kurz. Ja gut, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Da kann man auch So nicht mehr ist es, rausholen. ja. Ja, wenn du jetzt so viel zu tun hast und der Sport auch zu kurz kommt, und siehst du dich dann irgendwann so in der Position, dass du dich aus den Projekten vielleicht zurückziehen kannst teilweise, dann eine Art Mini-CEO oder sowas in die Richtung draufsetzt, sodass du dann operativ oder auch strategisch gar nicht mehr so involviert bist und dann dich dann neuen Projekten drauf konzentrieren kannst oder ja, mehr Sport machen kannst oder mehr Zeit mit der Familie verbringen kannst. Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. Da muss ich sagen, den habe ich auch vor kurzer Zeit erst so richtig verstanden. Und zwar neigen halt Gründer dazu, sehr kreativ zu sein, permanent neue Ideen zu entwickeln und überhaupt nicht wertzuschätzen, was es heißt, zu organisieren. Strukturen zu legen, Prozesse zu beschreiben, sich Zeit zu nehmen, um sein Team zu entwickeln und aufzuschlauen. Und das ist ein Riesenfehler. Gründer unterschätzen die Bedeutung von Organisationen, weil sie sagen, naja, habe ich jetzt keine Zeit für, ich habe schon wieder die nächste Idee, ich muss jetzt raus Vertrieb machen. Aber wenn man sich fragt, was unterscheidet Leute, die Zeit haben, auf den Golfplatz zu gehen, von Leuten, die rund um die Uhr arbeiten, dann ist das eben auch, dass die anderen organisiert sind. Da gibt es Leute, die machen den Job, während man selber auf dem Golfplatz steht. Und da muss ich mir einfach Zeit nehmen, diese Leute zu entwickeln. Ich muss mir Zeit nehmen, das Team aufzubauen. Ich muss mir Zeit nehmen, Prozesse in meinem Unternehmen einzuführen. Das ist auch ein bisschen Bürokratie, aber das habe ich lange unterschätzt. Und solange das bei mir auf Prio 9 stand, habe ich das auch nicht gemacht. Das was so dazu führte, dass ich in einem Riesenchaos mich dann wiederfand. Und erst als ich verstanden hatte, dass Organisation mich erstmal frei macht, habe ich das auf mindestens Prio 2 angehoben und seitdem organisiere ich mich auch ganz anders, weil das ist die einzige Möglichkeit, wieder frei zu werden, aus dem Chaos rauszukommen. Stimmt, deshalb macht man sich ja unter anderem dann auch selbstständig oder wird Unternehmer. Die Genau, wobei man Freiheit. sagen muss, es ist dann auch nicht leicht, die Leute zu finden, die dann die Komplexität, die man selber in seinem Kopf hat, dann zu erfassen und Dinge dann selbstständig weiterzuentwickeln, so wie ich es dann selbst machen würde. Das braucht schon auch Zeit, das Team dahin zu entwickeln. Obwohl es ja auch gut ist, mal eine andere Perspektive einzunehmen, um das Baby mal laufen zu lassen. Absolut, absolut. Nur dieses Verständnis füreinander im Team kommt auch nur, wenn man zusammenarbeitet. Und wenn ich halt nie da bin, die ganze Woche, weil ich irgendwo neue Projekte aufreiße oder neue Kunden aufreiße, dann kann mich ja mein Team gar nicht erleben und dann kann mein Team auch nichts lernen von mir. Deswegen ist es einfach auch wichtig, dass ich da bin und mit meinem Team arbeite, damit das Wissen auch übertragen wird und ich natürlich auch von denen lernen kann. Das kam eine ganze Weile zu kurz, aber das habe ich geändert und das ist auch ganz kleine Entlastung. Super. Hast du denn in dem Bereich zufällig ein Vorbild? Also mit dem sich rausarbeiten, beziehungsweise dass man dann wieder mehr Freiheit erlangt, weil ja oft ein Vorbild dabei helfen kann oder unterstützt oder ein Mentor oder sowas in die Richtung, wo man schon sieht, der hat es geschafft und könnte ich dann in gewisser Weise nach, ja nicht nachahmen, aber für mich adaptieren und also diesen Prozess? Oder machst du das einfach ja so, wie es halt dir am besten passt? Ja, es ist so, ich hatte ja auch die Gelegenheit, 10 oder 11 Jahre im Konzern zu arbeiten, im großen Konzern zu arbeiten und zu sehen, wie eine Firma funktioniert, die von oben bis unten prozessgesteuert ist. Und das war mir dann teilweise auch zu viel, aber ich versuche einfach jetzt in meinem aus diesem organisatorischen Chaos herauszukommen, indem ich immer ein Stückchen mehr versuche, Konzernelemente einzubringen. Und dann wird hier ein Prozess definiert und dann nochmal ein System eingeführt. Und das kann ich eben nur deswegen, weil ich auch diese hochorganisierte Welt eines Konzerns kenne. Wenn ich jetzt nur Startups gemacht hätte, würde ich ja gar nicht wissen, wie ich mein Startup dann überhaupt mal organisiere und skalierbar mache. Übrigens auch ein Punkt, den ich ganz oft erlebe, wenn ich Startups coache und mit Startupern arbeite. Die müssen dann irgendwann auch verstehen, dass wenn sie wirklich skalieren wollen, sie erstmal ihren Laden organisieren müssen, Prozesse definieren müssen, Systeme einführen müssen, damit überhaupt die Firma skalierbar wird. Das wird gerne übersehen. Ein interessanter Punkt, da ja gerade in Konzernen viele dann auf die Prozesse schimpfen, die wären so schlecht. Sind sie natürlich teilweise auch ziemlich langwierig, aber dass man dann sie am Ende dann doch braucht, damit man dann halt skalieren kann und auch Geld verdient. Die Kunst ist da wirklich, da das richtige Maß zu finden. Manchmal, wir hatten eben auch das Thema Fokus. Manchmal muss man fokussieren, manchmal muss man in die Breite gehen, manchmal muss man strukturieren, manchmal muss man einfach auch machen, auch wenn es chaotisch ist. Ich habe mir mal irgendwann so einen Spruch aufgeschrieben, der wichtig ist, wenn du Entrepreneur bist. Und zwar, versuche im Chaos zu leben, aber höre niemals auf zu strukturieren. Das heißt, weil wenn du was Neues machst, dann kommst du halt in Gebiete, wo noch nichts strukturiert ist, weil es ist ja neu. Dann ist es aber die Aufgabe, die Themen dann zu strukturieren. Also es ist wie so ein Bergsteiger, der neue Gipfel erklimmt. Der kann einfach hochklettern oder der kann auf seinem Weg irgendwelche Anker setzen und Leinen anbringen, damit es dann beim nächsten Mal für die, die nach ihm kommen, einfacher ist, den gleichen Weg zu gehen. Und wenn ich nur selber hochrenne und oben am Gipfel bin und keine Struktur geschaffen habe, ist es für jeden, der nach mir kommt, mindestens genauso schwer hochzuklettern. Wenn ich aber als derjenige, der vorausgegangen ist, hier Strukturen angelegt habe, Prozesse oder eben Haken und Seile angelegt habe, dann kann ich auch Leute nachziehen. Und das meinte ich mit ja, Chaos irgendwo akzeptieren, damit leben können, aber eben trotzdem immer wieder versuchen, Dinge zu strukturieren. Vielleicht auch ein anderes Bild. Wenn ich als Feldherr Gebiete erobere und immer weiter vorausrenne, dann stehe ich irgendwann, hab ich Ländereien erobert und hinter mir habe ich keinen Nachschub mehr, weil da keine Straßen angelegt sind. Und die Kunst ist es, wenn ich also ein neues Gebiet erobere, auch hinter mir dann Straßen anzulegen, um den Nachschub sicherzustellen. Das ist vielleicht auch ein Bild, was ganz gut passt. Wenn ich also dauerhaft Dinge aufbauen will, muss ich hinter mir auch dafür sorgen, dass ein Nachschub mehr folgen kann. Und das ist genau das, was ich meinte mit organisieren. Also nimmst du da schon die Rolle eines Mentoren ein für andere Startups und Absolut, ja gut, ich Gründer? investiere ja auch in Startups, weil ich eben natürlich auch an diesen Chancen partizipieren will, die da draußen millionenfach existieren. Und insofern mache ich das auch sehr gerne und sehr leidenschaftlich, anderen eben dabei helfen, selbst erfolgreich zu sein. Das ist mir schon echt eine Herzensangelegenheit. Sehr Im gut. Übrigen auch der Grund, wenn ich das noch sagen darf, für mich an der Hochschule als Dozent tätig zu sein, weil Ich glaube einfach, dass wir auch den jungen Leuten klar machen müssen, die Freiheit, die wir hier genießen, die hat seinen Preis. Und wenn wir nichts dafür tun, dann wird die auch irgendwann verloren gehen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich einen jungen Menschen treffe, der sagt, ich habe auch Lust, Entrepreneur zu sein, ich möchte mitgestalten. Das ist für mich immer ganz klasse. Und dann bin ich auch immer sehr, sehr glücklich, wenn ich da helfen kann. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, da ja viele sagen, dass unsere Gesellschaft bzw. unser Schulsystem und wo auch dann das Unisystem dazu zählt oder Hochschulsystem, dass das gar keinen Unternehmer ausbildet. Und ich glaube, du warst auch einer so der Verursacher, so kann man es nennen, der mich so ins Richtung Unternehmertum oder Entrepreneurship ja, gekickt hat mit der ersten Vorlesung, wo man dann mal gesehen hat, was du so alles machst und dann so, wow, was ist denn das für einer? Der da irgendwie 10 Sachen oder noch mehr auf seinem ja, Lebenslauf im Skript stehen hat. Ist natürlich schon mal so ziemlich beeindruckend, was man da doch so alles machen kann. Auch Aber als auch Prof. verrückt, oder? Bestimmt. Wie bitte? Aber auch verrückt, oder? Ja, aber will ja Spaß haben und ein interessantes Leben führen. Ist ja, also ich meine, heute ist ja eh nicht mehr so, dass man sein ganzes Leben bei einem Unternehmen verbringt. Man muss ja verschiedene Erfahrungen sammeln und das ist ja ganz gut, wenn man verschiedene Sachen ausprobiert, weil so findet man ja auch die richtige Leidenschaft, die man hat, oder die man vielleicht noch gar nicht kennt. Muss einfach mal Sachen ausprobieren. Das stimmt. Ja, gut. Ich weiß von einem deiner Unternehmen, das könnte vielleicht interessant sein für den einen oder anderen, der vielleicht zuhört. Vielleicht willst du davon erzählen, also falls du weißt, welches ich meine. Falls ich den Namen sagen darf, weiß ich jetzt nicht. Ja, du weißt ja, es sind Ja. einige. Ich weiß jetzt nicht, welches du meinst. Ich habe ganz viele interessante Geschichten. Seed4Need meinte ich jetzt. Ach so, ach Weil ja. da kannst du immer Leute gebrauchen. Ich weiß nicht, ob sich hier schon mal jemand melden wird. Ist natürlich jetzt noch nicht so viele Zuhörer, aber das wächst ja auch mit der Zeit. Ja, gerne. Seed4Need ist eine Aktivität, die im Grunde ein Konglomerat oder ein Baustein darstellt in einer größeren, in einem größeren Portfolio an Unternehmen. Der Punkt ist, ich habe ja schon erzählt, dass ich schon ganz lange im Startups auch beobachte und selber auch welche mache. Und was ich hier sehe, ist, wir stellen fest, dass extrem viele Startups scheitern. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, woran liegt das? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich dann so einmal im Monat in meiner Business Angel Runde dann da sitze und Startups dann vortonen und ihre Geschäftsideen präsentieren, habe ich einfach irgendwann gemerkt, da ist auch viel Blödsinn dabei, also Schnapsideen, wo man sich echt fragt, das braucht kein Mensch. Und dann muss mich auch nicht wundern, wenn so viele Startups scheitern. Und ich habe mich einfach gefragt, woran liegt das denn? Und da gibt es mehrere Punkte. Das eine ist, wir lösen Probleme mit Startups, die niemand hat. Irrelevante Geschichten von 100 Startups, die scheitern, sagen 42% der Grund des Scheiterns war No Market Need. Also, wie eben schon gesagt, ein Problem gelöst, was gar keiner hat. Also müsste man noch anders vorgehen und erstmal schauen, was sind relevante Probleme. Und hier gehen wir auf Unternehmen zu und sagen denen, liebes Unternehmen, wenn du ein Problem hast, das du nicht gelöst bekommst, wenn du keine Berater findest, die dir das lösen oder wenn die zu teuer sind, dann komm zu uns. Wir machen aus deinem Problem unsere Chance. Wir lösen dir das Problem. Wir bauen für dein Problem eine Company. Du musst es nur bei uns kaufen und dann bauen wir dafür eine Firma. Was haben wir davon? Wir haben reale Probleme, die wirklich jemand hat und wir können dann für diesen Kunden eine Firma bauen und dann kommen die weiteren Bausteine. Die Firma bauen wir auch schlüsselfertig mit System, sozusagen wie man heute auch Häuser baut. Wir haben Fertigteile, Fertigkomponenten, 500 Assets von pleitegegangenen Startups, zu denen wir Zugriff haben. Das sind sozusagen unsere Komponenten. Und wenn jemand sagt, ich brauche ein Auto, dann rufe ich meine Jungs an, frage die, habt ihr noch ein paar Achsen und noch einen Motor und eine Karosserie? Und dann bauen wir daraus das Auto. Damit sind wir auch viel, viel schneller. Und wir haben Lösungskomponenten, die funktionieren. Die Aktivität heißt Get Modules. Das ist der zweite Baustein. Der dritte Baustein ist dann die Frage, okay, wir brauchen also ein Problem, das relevant ist. Wir brauchen Lösungen, die funktionieren für ein Startup. Dann brauchen wir Leute, die es tun. Da ist auch ganz interessant, wenn wir heute mal schauen, wie wir Start-Upper, wie wir die an die Hand nehmen. Das ist so vergleichbar mit, jemand möchte ein Haus haben und wir erklären den Leuten, wie die Bagger fahren, Mauern setzen und Fliesen legen. Und ich sage, wieso muss eigentlich jeder, der wohnen will, selber sein Haus bauen? Da sagen wir, wir bauen dir dein Unternehmen. Du kannst gut kochen, aber kein Restaurant bauen. Okay, wir bauen dir das Restaurant, damit du gut kochen kannst. Und das ist das Thema Company Building für Gründer, aber eben mit System und so, dass nicht jeder selber alles machen muss. Dafür haben wir auch dann Komponenten. Dann ist das Thema, ich brauche dann auch Geld. Dafür versuchen wir gerade einen Fonds aufzulegen, mit dem wir dann auch diese Projekte dann direkt finanzieren. Das heißt, wir gehen dann zu Unternehmen oder zu Leuten, die sagen, löst mir das Problem. Dann sagen wir denen, okay, wir bringen dir eine Lösung für dein Problem. Wir bauen die Company, wir stellen das Team zusammen und wir finanzieren das Ganze auch noch. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst es bei uns einkaufen. Und dann haben wir auch den Marktzugang. Und das ist das Konzept, was ich hier verfolge und wo ich dann eben auch Stück für Stück die Bausteine zusammentrage. Das ist natürlich der optimale Start als Startup, wenn man dann schon einen Kunden hat und ja, alle Module bereit liegen und eigentlich nur noch loslegen muss mit einem motivierten Team. Ja, absolut. Und es gibt so viele Gründer auch da draußen oder nee, anders. Es gibt so viele Menschen da draußen, denen man echt zutraut, Unternehmer zu sein. Da gibt es einige, die sagen, hey, ich würde gerne was machen, ich habe keine Idee. Ja, und denen sage ich, hey, du brauchst keine Idee, ich habe hier genügend relevante Probleme und Lösungen dazu, ich brauche jemanden, der es macht. Ja, und es gibt auch ganz viele potenzielle Gründer, die sagen, hey, ich würde gern auch mich selbstständig machen, aber ich traue mich nicht, weil das Risiko zu groß ist. Ich habe Haus, Frau, Familie. Ist mir zu groß das Risiko, denen sage ich, kein Problem. Du kannst das Risiko reduzieren, wenn du bei uns mitmachst, weil wir lösen nur relevante Probleme. Mit Bausteinen, die nachgewiesenermaßen funktionieren. Wir stellen das Team zusammen und zwar auch so, dass da nicht zwei Torhüter und ein Mittelstürmer nur zusammenspielen, sondern dass da auch wirklich eine Mischung zusammenkommt, die auch als Team funktioniert. Und damit haben wir ganz viele Risikofaktoren ausgeschlossen. Und wenn wir dann auch noch das Geld haben, haben wir alle Komponenten zusammen, die gebraucht werden, um eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben. Und dann können sich auch Menschen trauen, Unternehmer zu werden, die das Risiko scheuen. Weil mal ganz ehrlich, heute werden halt viele nur Gründer, die entweder naiv sind, das heißt nicht wissen, worauf sie sich einlassen, oder die verrückt sind, die große Risiken eingehen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Wir müssen solche Leute zu Gründern machen, die von irgendwas Ahnung haben, die ihren Markt kennen, die irgendeine Problemrelevanz erkannt haben. Und wenn wir es schaffen, denen das Risiko zu nehmen für ihre Gründung, dann haben wir einiges richtig gemacht. Wenn jetzt mal zuhört und denkt, genau so einer bin ich, wie kann man sich denn dann mit euch in Kontakt setzen? Am besten mir eine E-Mail schreiben oder Niklas an dich wenden natürlich. Ja, genau. Soll ich meine E-Mail-Adresse jetzt bekannt geben? Nee, das kann auch über mich laufen. Also, ich habe da eine eigene eingerichtete E-Mail-Adresse, die ist dann auch in den Shownotes unten eingefügt. Ja, So können wir das okay. auch machen. Also, wie du möchtest. Oder Ja gut, vielleicht. ich habe hier diverse Webseiten. Da Genau. ist einmal die consmart. .com, das ist meine Beratungsfirma, das Dach für meine Gesellschaften und darunter finden sich dann die anderen Aktivitäten. Mit dieser Gesellschaft investiere ich auch in Unternehmen. Also das ist eigentlich erstmal die erste Anlaufstelle für alles Weitere. Okay, super. Hast du denn ein Lebensmotto, das dich führt, also wie das vorhin mit dem Chaos, oder ist das schon das Lebensmotto, was dich so begleitet oder deine Entscheidungen auch trägt oder lenkt, wenn es deins gibt? Ich habe auf jeden Fall ein Lebensmotto. Wenn ich den fünften Tag in Folge am Freitagmorgen dann nach 5 Stunden Schlaf mich aus dem Bett quäle, dann schaffe ich das nur, wenn ich eine sehr, sehr starke Motivation habe. Und das schaffe ich nur, weil ich echt von dem überzeugt bin, was ich tue. Und mir geht es einfach ein Stück weit darum, Dinge zu verändern. Und ich will nicht sagen, die Welt ein Stück weit besser zu machen, das ist Blödsinn, aber vielleicht ist es auch so, ob ich das jetzt als Motto formulieren kann. Also ich lebe in der Tat eigentlich meinen Kindheitstraum mit allen Konsequenzen, und das ist einfach gestalten zu wollen im Rahmen meiner Möglichkeiten und anderen auch dabei zu helfen, mitzugestalten. Das ist mein Motto, und ja, und das macht Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, bis 65 zu arbeiten für eine Firma, für einen Chef, den ich nicht leiden kann, für eine Firma, die Dinge tut, die ich für Blödsinn halte. Und mir geht es einfach darum, mich zu entfalten. Und da würde ich gerne anderen bei helfen. Und ich finde, das ist auch ein Anspruch, den wir alle an uns haben sollten. Unsere Möglichkeiten wirklich entfalten. Und das heißt auch, dass wir manchmal an unsere Grenzen gehen müssen, manchmal auch darüber hinaus, denn nur dann kann ich meine Grenzen überhaupt finden. Klar, das ist ja das Thema Komfortzone ganz wichtig, dass man da mal rauskommt. Ja. Weil sonst wird man ja nicht erfolgreich, was auch immer Erfolg für einen ist. Ja. Richtig, ganz genau. Gut, dann danke für deine Zeit. Die letzte Minute gehört dir, falls du noch irgendwas sagen willst, bisschen Werbung für dich machen möchtest. Oder falls da noch was gibt. Ja, also ich kann wirklich allen nur sagen, die Entrepreneur werden wollen. Es gibt einige, die sagen, lauft einfach los, macht mal und dann seht ihr schon, was passiert. Ja, das stimmt teilweise, aber auch nur teilweise, weil so ein Startup ist echt wie eine Expedition, und da gehe ich in ungewisse Gegenden und da kann ich nicht mit Flipflops hingehen. Da muss ich mich vorbereiten, da muss ich mit Leuten reden. Und da kann ich echt nur empfehlen, sich mit Leuten auszutauschen, die Erfahrung haben. Deswegen versucht es, aber versucht es nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern hört zu, bringt euch zusammen mit anderen Leuten, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Gerne auch, ruft mich gerne an. Denn zu scheitern, sagen zwar immer alle, ist ja eigentlich kein Problem, aber es ist ein Problem, wenn du einmal pleite gegangen bist, hast du nicht nur Zeit und Geld verloren, sondern es ist auch in Deutschland zumindest schwer, wieder auf die Füße zu kommen. Das müssen wir uns nicht antun. Also versucht einfach, das Risiko auch zu managen, weil wir brauchen keine Helden, die gescheitert sind, sondern wir brauchen Helden, die es geschafft haben. Und da müssen wir auch zusammenhalten. Gut, dann danke für deine Zeit, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.